Hallo, meine geliebten Freunde, die so geliebt sind, dass Jesus sie kostbar findet, wertvoll findet, erkauft wurden mit seinem kostbaren Blut. Er hat euch tief im Herzen und er liebt euch bedingungslos. Und diese Liebe dürft ihr annehmen und weitergeben, wo immer ihr hingeht. Jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage oder vielleicht ein wichtiges Thema mal hier kurz zu behandeln. Und zwar, ihr wisst ja, ich lehre sehr viel über das Herz. Das Herz ist für mich eine ganz wichtige Sache. Und da ist die folgende Frage, die taucht doch immer wieder auf. Wie beschütze ich mein Herz vor dem Einfluss des alten Bundes? Und wisst ihr, ich denke, die Frage ist legitim und die Frage ist auch wichtig, dass wir sie stellen. Ich werde euch sagen, warum. Wenn wir in unserem Herzen den Einfluss des alten Bundes hineinlassen, dann kann das eine sehr gefährliche Sache für uns sein. Warum? Viele von uns haben ja erlebt, wie die Religiosität so viel kaputt gemacht hat in unserem Leben. Ach, ich saß gestern hier im Studio mit der lieben Letizia. Wir haben sie für die YouVersion Bibel App, haben wir Dinge aufgenommen und zwischendurch, wir haben 35 Videos aufgenommen und zwischendurch im Intervall haben wir dann darüber geredet, über die Sache, wie schwer es doch ist für uns, die wir so extrem mit Religiosität erzogen worden sind. Und das müssen wir jetzt alles loslassen. Und da müssen wir jetzt lernen, nicht nur die neuen Sachen im Herzen zu ergreifen und die neuen Wahrheiten aufs Herz zu schreiben, sondern da müssen wir lernen, die alten Wahrheiten, die alten Lügen loszulassen, was wir ja als Wahrheiten akzeptiert haben. Und von dem her bin ich überzeugt davon, dass es ganz wichtig ist, dass wir unser Herz schützen. Mit aller unserer Kraft unser Herz schützen. Schau mir, lieber Freund. Wenn vom Herzen das Leben ausgeht, wovon ich wirklich fest überzeugt bin. Wisst ihr, ich habe heute in der Früh mit unserem Daniel Monteiro geredet, der hier in Brasilien einer unserer engen Mitarbeiter ist, in Teresina. Und dieser Daniel hat mir wieder gesagt, Reinhard, seitdem ich das erste Mal von dir gehört habe, über das Herz zu reden, vor circa 8 Jahren hier in Brasilien. Nachdem ich das erste Mal von dir gehört habe, ist mir so bewusst worden und wird mir eigentlich jede Woche klarer. Es geht wirklich alles Leben vom Herz aus. Alles geht vom Herzen aus. Wenn wir im Herzen nicht richtig leben, dann werden wir das, was Gott für uns hat, nicht erleben. Das ist völlig klar. Aus dem Herzen fließt das Leben, darum bewacht mir als alles andere als das Herz. Schau. Auf Portugiesisch. Du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. Darum ist die große und wichtige Frage, wie beschütze ich mein Herz vom Einfluss des alten Bundes? Wie mache ich das denn? Und da müssen wir aufpassen, dass wir Menschen lieben, während wir unser Herz beschützen. Menschen lieben, die vielleicht noch an den alten Bund glauben. Menschen lieben, die uns immer noch falsche Wahrheiten beibringen wollen, Menschen lieben, die Dinge sagen, die einfach unserem Herzen nicht gut tun. Diese Kunst müssen wir lernen. Wir müssen lernen, Menschen zu trennen von dem, was die Menschen tun. Und meine lieben Freunde, wenn wir nicht lernen, Menschen und das, was die Menschen so tun, zu trennen und separat zu behandeln, dann werden wir erstens unser Herz nicht gut beschützen können, zweitens werden wir dann auch immer wieder in das Dilemma kommen, dass wir Menschen entweder ablehnen, weil wir einfach diese Dinge nicht gelernt haben, diese zwei Sachen zu trennen, oder aber wir werden unser Herz öffnen für die Muster und die falschen Glaubensgrundsätze des alten Bundes. Beides ist falsch und beides ist nicht korrekt und beides verletzt und beides macht kaputt. Das eine nicht lieben macht den anderen kaputt, den ich nicht liebe. Und das andere, mein Herz nicht zu beschützen von den Sachen, den Glaubensgrundsätzen des alten Bundes, macht mich kaputt. Also immer geht jemand daran kaputt. Und darum ist für mich sehr wichtig geworden, dass ich wirklich gelernt habe, egal wie sehr der Mensch in Religiosität steckt, egal wie sehr die Menschen alles Mögliche noch Muster haben vom alten Bund, die sie permanent vor sich hin sagen und reden, ich werde diese Menschen lieben. Ich entscheide mich, bedingungslos zu lieben und jeden Tag sehe ich mich als Kanal der Liebe Gottes, die immer mehr und immer weiter diesen Menschen bedingungslose Liebe weitergibt. Ja, was ist, wenn aber diese Menschen weil sie diese tiefen Wahrheiten haben, immer wieder davon reden, wie der Herr prüft durch Krankheiten und der Herr doch straft und der Herr doch und immer wieder bei jeder Gelegenheit reden sie und verzapfen sie solche Dinge. Ja, was mache ich jetzt, um die Menschen nicht abzulehnen und abzuweisen, sie bedingungslos anzunehmen und zu lieben, aber dennoch diese Wahrheit nicht hineinlassen in mein Herz? Wie mache ich das? Schau, das Herz ist ja Gedanken und Gefühle. Einfache Sache. Gedanken und Gefühle ist das Herz. Und ich kann mich entscheiden, mein Herz gut zu bewachen, mein Herz gut zu schützen. Indem ich erstens, wenn diese Menschen, mit denen ich zum Beispiel Umgang habe, wenn diese Menschen anfangen, verkorkste religiöse Glaubenssachen zu verzapfen, wo ich weiß, die stimmen nicht, die sind biblisch nicht korrekt, in diesem Augenblick kann ich Folgendes tun. Erstens, ruhig und still in meinem Herzen fange ich an, Gott zu danken für diese lieben Geschwister. Herr, ich danke dir für diesen lieben Bruder, ich danke dir für diese liebe Schwester, du bist für sie gestorben, du liebst sie unendlich, für dich sind sie ganz kostbar, für dich sind sie ganz wertvoll. Ach, wie dankbar bin ich dir doch für diese liebe Person. Ich kann im Herzen das tun. Ich kann hier im Herzen mit Gott reden, während andere mit mir reden. Natürlich kann ich das tun. Das Zweite, was ich dann tue, also ich drücke meinen Dank aus für diese Menschen, die so geliebt sind vom Vater und von Jesus Christus und vom Heiligen Geist. Zweitens, ich sage dann dem Herrn, Herr, ich danke dir, dass du mir die Augen geöffnet hast. Und das sage ich nicht in Arroganz. Nicht in einer Haltung, ich bin besser als ihr, ich weiß es besser als ihr, ihr wisst es noch nicht, ich weiß es schon, nein. Mit ehrlicher, aufrichtiger, dankbarer Haltung sage ich, Herr, ach, wie dankbar bin ich dir, dass du mir gezeigt hast, wie herrlich du bist und wie wunderbar dein vollbrachtes Werk ist. Und ich fange an, ganz bewusst mich zu fokussieren auf, wie herrlich das ist, was Jesus getan hat. Was er Wunderbares gewirkt hat. Und dann habe ich noch eine andere Methode für mich entwickelt, die für mich auch sehr wichtig geworden ist. Nämlich, ich fange an, zu mir selbst innerlich zu sagen, Herr, ich lasse diese Worte, diese Zweifel nicht hinein in mein Herz. Denk einmal, was ist der Zutritt zum Herzen? Der Zutritt zum Herzen sind deine Gefühle, deine natürlichen Sinne, das Spüren, das Hören, das Riechen, das Schmecken, die Augen, das ist Zugang zu unserem Herz. Ist es ein Problem, was ich mit meinen Ohren höre? Nein. Du kannst mit den Ohren die größten Lügen des Teufels hören. Das ist ja gar kein Problem, solange du sie ins Herz nicht hineinlässt. Solange du nicht anfängst, diese Dinge auch zu denken und diese Dinge zu fühlen. Gedanken und Gefühle ist das Herz. Also ich kann sogar im selben Raum sitzen, wo Leute über nichts reden, außer über den alten Bund und das ist der Wille Gottes und er will, dass wir gestraft sind und er will, dass es uns schlecht geht und er will, dass wir was weiß ich was alles haben. Ich kann in einem Raum sitzen mit einer ganzen Gruppe von Leuten, die all das glauben und reden und trotzdem lasse ich das nicht in mein Herz hinein. Warum? Weil ich nicht anfange, diese Dinge zu denken und zu fühlen. Die Bibel sagt ja, nimm dir nicht alles zu Herzen, was der andere sagt. Und ich verstehe, dass man sich manchmal abgrenzen muss und dass man manchmal sagen muss, ich verlasse hier diesen Raum, weil das für mich jetzt nicht gut ist. Weil das permanent ständig von euch kommt und da kommt gar nichts anderes. Und da habe ich mich entschieden, da verlasse ich jetzt diesen Raum. Das ist ja auch legitim. Das darfst du ja auch tun, du bist ja frei. Aber weißt du, wir sollen lernen, dass wir nicht bei jedem Mal, wo einfach wir umgeben sind von Religiosität und Religion, wo wir nicht jedes Mal gleich weglaufen und versuchen uns abzugrenzen und irgendwie zu verstecken, sondern dass wir lernen, mitten in diesem Raum zu sein mit Menschen, die die Dinge noch nicht erkannt haben und unser Herz zu machen. Dass wir einfach ruhig in uns drinnen sagen, Herr, ich danke dir, dass ich anderes erkannt habe. Und ich danke dir, dass diese Worte nicht hineinkommen in mein Herz. Da finden sie keine Wurzel. Das denke ich nicht, das fühle ich nicht und das werde ich daher auch nicht erleben. Jeder von uns kann sich in eigenem Herzen eine Mauer herumbauen, bildlich sie vorstellen, wo er sagt, da kommen diese alten Gedankenmuster nicht mehr hinein. Ich denke neu, ich lebe neu, ich danke dem Herrn für das Neuerkannte. und ich höre mit den Ohren zu, aber zwischen Ohren und ein Herz ist ein Stoppschild. Da kommt nichts hinein. Danke euch, dass ihr wieder dabei wart. Beim nächsten Mal sehen wir uns.